Vor 70 Jahren pflanzte Genosse Kim Il-sung zum ersten Mal in der befreiten Heimat die Reissetzlinge um. Aus diesem Anlass fand am 7. Juni in der historischen revolutionären Gedenkstätte Bidim eine Gedenkveranstaltung statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Kwak Bom-gi, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Mitarbeiter und Forscher der Agrarwissenschaftsinstitutionen, die Lehrer und Studenten der Hochschule Kimbo-shon und die landwirtschaftlichen Werktätigen nahmen an der Veranstaltung teil. Der Referent sagte, obwohl Kim Il-sung mit der Neugestaltung des Vaterlandes viel beschäftigt gewesen sei, habe er am 7. Juni 1936, 1947 die damalige landwirtschaftliche Versuchsanstalt Pyongyang auf der Ebene Bidim aufgesucht und dort zum ersten Mal in der befreiten Heimat die Reissetzlinge umgepflanzt. Danach habe er sich mehrmals auf die Ebene Bidim begeben, die Richtung und die Wege zur Entwicklung der Agrarwissenschaft erhält, die wissenschaftliche Forschungsanstalt gegründet und deren Arbeit für die Herbeiführung einer Wende klug geleitet. Mit Kim Il-sung und der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk sei auch Kim Jong-il mehrmals auf die Ebene Bidim gekommen, dort den Bauern bei Landarbeit geholfen, die Aufgabe dazu gestellt, von einem souveränen Standpunkt aus die wissenschaftliche Forschungsarbeit durchzuführen und entsprechenden Bedingungen Koreas die Reissorte zu erforschen und sich für die Entwicklung der Landwirtschaft eingesetzt. Nach der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer das Bild, wo Kim Il-sung die Reissetzlinge umgepflanzt hatte.